Die Bazillen. Da bist du ja wieder, lieber Hans, so sagt der Arzt zu seinem Patienten und führt ihn ins Sprechzimmer. Na, der Bandwurm hat dir ja allerhand zu schaffen gemacht. Da haben Sie recht, Herr Doktor, aber jetzt bin ich ihn Gott sei Dank endlich losgeworden, meint Hans und will sich beim Arzt bedanken. Der Doktor lässt ihn aber nicht zu Wort kommen. Schon gut, du siehst auch wieder glänzend aus und hast dich großartig erholt. Pass nur auf, dass du für immer von der Bandwurmplage verschont bleibst. Hans nickt lächelnd, dann schaut er sich langsam im Zimmer des Arztes um. Auf einem Tische gewahrt er eine Reihe von länglichen Gläsern, die die Form dünner Rohre haben. Und in diesen langen und schlanken Gläsern befindet sich eine eigenartige Flüssigkeit. Hans hat so etwas noch nie gesehen. Der Arzt bemerkt die Neugierde seines Gastes. »Na, was guckst du denn so?« Hans wird verlegen. »Och, ich hab bloß die Gläser da vorne gesehen. Was ist denn das, Herr Doktor, wenn ich fragen darf?« Der Arzt freut sich über den Wissensdurst seines Schützlings. »Das sind Reagenzgläser.« Hans hat zwar keine Ahnung, was man unter Reagenzgläsern versteht, aber er fragt mutig weiter. »Und was ist in den Reagenzgläsern drinnen?« Der Arzt, der bisher immer gelächelt hatte, wird auf einmal ernst. »In diesen Gläsern befinden sich die kleinsten Lebewesen, die es gibt. Sie sind nur einen Tausendstel Millimeter groß.« Überrascht blickt Hans den Arzt an. »Was? Einen Tausendstel Millimeter nur? Herr Doktor, das gibt es doch nicht. Wir können diese Dinge doch sonst gar nicht sehen.« »Da hast du recht. Mit dem bloßen Auge kann man sie auch nicht wahrnehmen. Dazu braucht man ein ganz besonderes Vergrößerungsglas. Man heißt es ein Mikroskop.« Hans wird plötzlich lebendig. »Ach ja, das kenne ich. Unser Lehrer hat uns in der Schule schon einmal in ein Mikroskop hineinschauen lassen. Wir haben dann in einem Tropfen Wasser eine ganze Menge von kleinen Tierchen schwimmen sehen. Das war sehr interessant.« »Richtig. Aber die Tiere, die du in dem Wassertropfen gesehen hast, sind trotz ihrer Kleinheit noch viel größer als jene Lebewesen, die sich in diesen Gläsern befinden. Und sie sind zumeist auch ganz harmlos und schaden uns nicht. Aber jene Lebewesen, Hans, die in diesen Gläsern aufbewahrt sind, bedeuten für alle Menschen eine ungeheure Gefahr. Sie können uns Tod und Verderben bringen.« Hans ist erschrocken. »Was? Diese kleinen Wesen, die nur einen Tausendstel Millimeter groß sind, sollen für uns eine Gefahr bedeuten?« fragt er ungläubig. Der Arzt merkt, dass Hans von diesen Dingen noch nicht viel gehört hat. Er führt den Jungen daher näher an den Tisch heran und fragt: »Hans, hast du schon einmal etwas von der Diphtherie gehört?« Hans ereifert sich: »Jawohl, Herr Doktor, ich habe sie sogar selbst gehabt, als ich 8 Jahre alt war. Meine Mutter sagt immer wieder, ich wäre damals beinahe daran gestorben.« Der Arzt nickt nachdenklich. »Und? Weißt du auch, wie es kam, dass du diphtheriekrank wurdest?« »Meine Mutter meint, ich wäre von einem anderen Kind, das die Diphtherie hatte, angesteckt worden.« »Stimmt. Und weißt du auch, wie du dir von dem anderen Kind die Diphtherie geholt hast?« Nun ist Hans mit seiner Weisheit am Ende. Er kann die Frage nicht beantworten und zuckt nur verlegen mit den Achseln. »Dann will ich es dir erklären«, sagt der Arzt. »Hör zu, Hans. Du sagtest doch eben, du hättest dir die Diphtherie bei einem anderen Kinde geholt. Es müssen also doch irgendwelche Lebewesen da sein, die die Erreger und Verbreiter dieser Krankheit sind, die daran schuld sind, dass du erkranktest. Es muss also doch Lebewesen geben, die die Diphtherie von dem anderen Kind auf dich übertragen haben. Verstehst du das?«